Zimmer. Steht den ganzen Tag am Herd. Sie kocht so gern. Was anderes hat sie nicht gelernt. Der Bub wird immer fetter. Ist schon blatt wie der Gasometer. Er kommt ins Häusl nicht mehr rein. Er muss noch Windeln tragen mit Neine. Was am Tisch kommt, das wird gefressen. Und nicht, dann wirst du stessen. Groß und stark muss er werden. Da hilft kein Jammern, hilft kein Blähen. Der Papa kommt heim, grantig und miert. Im Geschäft haben sie ihm den ganzen Tag traktiert. Am Chef hat er einen Zuhn. Die Watschen kriegt der Bub. Daheim spielt er den Herrn. Der gefühlte Bub kann sich nicht wehren. Aufs Häusl will er rennen. Im Tierstock bleibt er hängen. Sie soll so im Leben. Wer treten wird, du treten. Der Opa, ein General in Pension. Der wünscht sich einen Soldaten als Enkelsohn. Der Bub muss stramm stehen und dann mit einem Besen in der Hand, mit einem Nachtschirm auf der Birn, muss er ins Häusl einmarschieren. Natürlich bleibt er stecken. Der Bub kriegt die Decken und muss robben stundenlang rundherum um die Schüssel an. Es gibt Kinder, die kommen ohne Schutzengel auf die Welt. Und der Sandmann hat eine Reißnägel in den Augen. Christbaum liegt jedes Jahr ein Packerl Tränen als Geschenk und ein Märchenbuch, wo der Teufel immer gewinnt. Es gibt Kinder, die kommen ohne Schutzengel auf die Welt und der Sandmann hat eine Reißnägel in den Augen. Am Christbaum liegt jedes Jahr ein Packerl Tränen als Geschenk und ein Märchenbuch, wo der Teufel immer gewinnt.